In letzter Zeit wurden in der DVRK 10 Artikel, einschließlich der Artikel 3 und 4 vom Gesetz über Bodenschätze, revidiert und ergänzt. Dadurch wurde ein gesetzliches Unterpfand dafür geschaffen, durch die Einführung der IT bei der Erkundung von Bodenschätzen mehr Ressourcen, die in Korea reich vorhanden sind, ausfindig zu machen, die Volkswirtschaft rapid zu entwickeln und den Aufbau der sozialistischen Wirtschaftsnation zu beschleunigen.